Der eine tötete 77 Jugendliche einer sozialdemokratischen Nachwuchsorganisation in Norwegen, der andere 50 Muslime in einer Moschee in Neuseeland. Doch obwohl sich beide Opfergruppen stark unterscheiden, entdeckte der bosnische Politologe Jasmin Mujanovic zwischen den Attentätern einige Gemeinsamkeiten. They have in common a particular kind of far-right critique of what has taken place in societies like Norway. Beide verbindet die ultrarechte Kritik an den gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten 30 Jahre, sowohl in Norwegen als auch in Australien bzw. Neuseeland. Die Entstehung multikultureller Gesellschaften, in denen die Muslime die angeblichen Profiteure sind, weil sie in ihre Länder immigrieren konnten. Breivik hat in Norwegen die Sozialdemokraten beschuldigt, die Architekten dieser kosmopolitischen Gesellschaft zu sein. Sowohl der Australier als auch der Norweger haben vor ihrer Tat Pamphlete verfasst. Jasmin Mujanovic analysierte Breiviks über 1000 Seiten. Bei dem Attentäter von Christchurch war der Umfang weit geringer und er hat sich eindeutig auf Breivik bezogen, sagt der 32-jährige bosnische Wissenschaftler, der herausfand, dass beide Terroristen die Leidenschaft für verurteilte serbische Kriegsverbrecher teilten und sie als Vorreiter im anti-islamischen Kampf feierten. Bizarrely, what Breivik in particular picked up on is in particular the way that Karadzic and Mladic. Bizarrerweise war Breivik ganz besonders davon angetan, wie Karadzic westlichen Medien gegenüber den Bosnienkrieg verkaufte. Er stellte Bosnien als eine unhaltbare, unnatürliche Gesellschaft dar, weil sie multikulturell war und in der die Serben angeblich unterdrückt wurden. Sowohl Karadzic als auch Mladic ging es mit ihrer Ideologie um die Rechtfertigung des Krieges und Genozids, der Vertreibungen und der Konzentrationslager. Sie sahen sich in einem Kampf der Zivilisationen zwischen Christentum und Islam. Bosnische Muslime waren für sie Eindringlinge und Fremde in Europa. Der Kriegsverbrecher Karadzic bezog sich seinerzeit auch auf den bosnischen Literaturnobelpreisträger Ivo Andrić, erklärt Jasmin Mujanovic, der zwischen seiner Geburtsstadt Sarajevo und der Elon University in North Carolina pendelt. Der Schriftsteller Andrić hatte die Gleichzeitigkeit von Muezzinrufen und Glockengeläut als eine Art Kulturkampf in Bosnien dargestellt. Ihn aber für die Rechtfertigung des Bosnienkrieges heranzuziehen, sei eine Instrumentalisierung des durchaus umstrittenen Literaten gewesen, sagt Mujanovic per Skype. Breivik soll eine Obsession für den Balkan entwickelt haben. Der Australier wiederum hatte auf seine Waffen die Namen von serbischen und kroatischen mythologischen Figuren bzw. historischen Schlachten graviert. Er reiste sogar nach Europa. Hiesige Behörden prüfen, ob er auch in Deutschland war. Wahrscheinlich machte er Station in Kroatien, Montenegro, Bosnien und Serbien, sicher in Bulgarien. Und doch ist der Australier quasi ein Second-Hand-Verehrer der serbischen Kriegsverbrecher, der offenbar Karadzic-Songs liebte. The song is just one of these kind of low-budget propaganda songs that were produced by. Der Song ist eins der massenhaft billig produzierten Propagandalieder der serbischen Nationalisten, die Karadzic und Mladic verherrlichen. Mit diesem Song wird jetzt per Video eine neue Geschichte erzählt, die sich unter weißen Nationalisten rasend schnell verbreitet hat. Zu sehen ist ein furchteinflößender Akkordeonspieler in Fleckentarnuniform. Er wird zu einem Meme. Der alte Kämpfer verwandelt sich in einen sogenannten Kebab-Vernichter, was ein sarkastischer Ausdruck für einen Türken- oder Muslimmörder ist. Der Christchurch-Attentäter hörte im Auto den Originalsong und in seinem Manifest bezieht er sich auf das Video, nennt sich selbst einen Kebab-Vernichter. In diesen sogenannten Internet-Memes wird Geschichte verhöhnt, mutiert sie zur Comedy. Viele junge Leute erfahren erstmals im Netz etwas über den Genozid an der muslimischen Bevölkerung in Bosnien auf diese pervertierte und zynische Art. Die weißen Ultrarechten machen das auch mit dem Holocaust, um antisemitische Stimmungen zu bedienen. Für solche Tabubrüche gibt es offenbar ein begeistertes Publikum.